Spaniens Wirtschaft hat von April bis Juni um 1,0% zugelegt im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Nach Angaben des Statistikamtes ist das das stärkste Wachstum seit gut 8 Jahren. Die Menschen in Spanien haben zum Beispiel mehr eingekauft und waren häufiger in Restaurants. Außerdem konnten Unternehmen mehr Waren ins Ausland verkaufen. Der positive Trend hält seit einigen Monaten an. Anfang des Jahres war die spanische Wirtschaft mit 0,9% ähnlich schnell gewachsen. Für das gesamte Jahr erwartet die konservative Regierung in Madrid ein Plus von 3,3%. Der Optimismus ist nicht unbegründet. Die Tourismussaison diesen Sommer lief sehr gut. Allein im Juli kamen fast 9 Millionen Urlauber nach Spanien, ein neuer Rekordwert. Hotels und Gastronomie haben also hohe Umsätze gemacht. Allerdings ist die Krise Spaniens noch lange nicht überwunden. Trotz des Aufschwungs gibt es weiterhin viele Arbeitslose. Die Quote liegt bei 22,5%, mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt in der Eurozone.